Studio Oberösterreich bringt Haben, ein Hörspiel von Julius Hai. Die Personen und ihre Darsteller sind Arwa Mari, Maria Falkenhagen, Bollo Dani, Korporal bei der Gendarmerie, Gerhard Brössner, Molnar Mate, Feldwebel bei der Gendarmerie, Ernst Zeller, Hochwürden, Harry Kahlenberg, die Witwe Arwa, Maris Mutter, Lore Johansen, Frau Kepesch, die Hebamme, Elfriede Gollmann, Nachbar David, ein reicher Bauer, Georg Mattes, Jofi, seine Tochter, Silvia Götzloff, die Witwe Biro, Ilse Lafka, die Witwe Natli, Elisabeth Öhner, die Witwe Kisch, Friedel Larsen, die Witwe Minacik, Maria Ott, Tante Resi, Eva Sandor, Godo, der Tischler, Otto Hans Meinecke, Rosi, seine Tochter, Ingrid Heidmann, ein Eisenbahner, Leo Hochgatterer, der Schulmeister, Kunibert Gensichen, die Frau des Schulmeisters, Maria Hanke, ein Arzt, Hubert Mann, Musik, Professor Bert Rudolf, Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Rudolf Neundlinger, Regie, Ferry Bauer. Servus, Dani. Na, Herr Korporal? Na? Mehr Volk hätte zum Begräbnis kommen können, Herr Feldwebel. Verdient hätte es am Dorf, der Bauer Biro. Hm, die Arbeit, Werktag, der Kuckuruz will gebrochen werden. Bei dem Wetter? Dauert nicht lang, der Regen. Aha, ein schöner Sarg. Die Silberbuchstaben soll er eigens aus der Stadt geholt haben, der Tischler. Aus Solnok? Hm, aus Best. Steht's denn dafür? Sterben ja so viele und meist die Reicheren. Und meist die Männer. Wie kommt das? War immer schon so. Seitdem ich bei der Gendarmerie diene. Seitdem ich das Dorf kenne. Und früher schon, vor dem Krieg, im Krieg. Und nachher gar noch mehr. Woran mag das wohl liegen? Die fressen zu viel und saufen zu viel. Ob das am Wasser liegt? Esel, darum sterben gerade die, die Wein trinken? Ist wahr. Aber der Biro hat gar nicht viel gesoffen. Dann gefressen und, naja, schon gut. Schön singen sie. Besonders der Schulmeister. Er kann so schön erzittern lassen. Siehst du, da scheint die Sonne schon wieder. Die Erde bekommt ihren Regen, der Arbeitsmensch seinen Sonnenschein. So ist die Welt. Rund ist die Welt. Und alles zur rechten Zeit. Da! Sie kommen schon. Ah, alle jungen Witwen sind zum Begräbnis gekommen. Schickt sich auch so. Nun teilt die Frau Biro auch ihr Schicksal. Die vielen Witwen. Hei, die vielen Witwen. Ja, bei der einen oder anderen wird es wohl bald wieder Hochzeit geben. Die Witwe Minacik, die Witwe Kisch. Mhm. Ja, die Tante Resi ist auch da. Sie hat in ihrem langen Leben 4 Männer zu Grab getragen. Hier die Hebamme, Frau Kepesch, eine brave Frau. Warum so blass, so verbissen? Hm, jeder Mann hat seine Sorgen. Ihr Mann ist schwer krank. Der stirbt aber nicht. Nein, der nicht. Da kommt der Nachbar David. Wenn der mal zu Grabe getragen wird. Die 4, die seinen Sarg tragen werden, die werden was zu schleppen haben. Passiert auch bald. So ein reicher Mann. 90 Joch Boden und gerade am Schwarzen Rhein, wo die Erde am fettesten ist. Hör mal bloß die Witwe, Biro. Hör bloß die Witwe. Wo gaff's denn hin, Dani? Die kleine Mari. Ei, ei, Herr Korporal. Die kleine arme Mari. Na! Was denn? Ausgerutscht. Sie soll nicht ausrutschen. Warum sollte sie nicht auch einmal ausrutschen? Aha. So steht das mit dir. Ich weiß es ja selber nicht bestimmt. So steht das also. Ei, Herr Korporal. Ei, ei, Herr Korporal. Vergiss bloß nicht, dass Hochwürden uns nachher erwartet. Jawohl, Herr Feldwebel. Nehmen Sie doch Platz, Herr Feldwebel. Bin so frei, Hochwürden. Du auch, Dani. So, da sind meine beiden Begleiter. Die Flasche und die Tabakdose. Na, riechen? Den Geruch kennst du doch von eh und je, Dani. Die ganze Schule roch danach. Bringen Sie den Jungen doch öfter in unser Dorf, Herr Feldwebel. So oft es der Gendarmerie-Kommando von Zollnock befiehlt. Ich bring ihn gern. Er war mein Lieblingsschüler. Wissen Sie das? Was ist dein Vater? Knecht. Wie heißt deine Herrschaft? Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft in Zollnock. Und da hingen ihm die Schuhe so von der Schulter herab, denn er ging die 8 Kilometer Weg täglich barfuß. Die Schuhe waren nur zur Parade. Ja, da bezahlte eben noch kein Staat die Sohlen. Aber jetzt, Herr Korporal, was? Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft in Zollnock. Das klang mir nicht feudal genug. Ich war ja neu in dieser Gegend. Dann aber habe ich bald gelernt, wie hier die Gutsherren heißen. Graf-Aktiengesellschaft, Ampels Erben- und Bodenkreditbank, die liegen ringsherum. Breit und behäbig. Und was noch in der Mitte übrig bleibt, darauf lebt aneinander gepfercht, bescheiden, in Gott ergeben, soweit es geht. Friedlich, glücklich, soweit es geht, in Gesundheit das Volk. Ein gesegnetes Volk. Ein gutes Volk. Ein braves, gutes Volk. Zum Wohl. Donnerwetter! Gefällig, Herr Feldwebel? Von meinem Tabak? Hey, na, da wird man wohl ein Auge zudrücken müssen. Dani? Nein, danke. Ich drehe mir lieber eine Zigarette vom eigenen, aus der Trafik. Na, na, wo fehlt's denn? Hochwürden, nach Vergehen gegen das staatliche Tabakmonopol fahnden und selbst Jungferntabak rauchen. Und dabei noch ein anständiger Mensch bleiben, dazu gehört schon was. Dazu gehören mindestens 3 Sterne am Kragen und 1 silberner Börtel dazu, wie ich es habe. Ein Korporal mit seinen 2 Sternlein schafft das noch nicht. Was ist denn schließlich Jungferntabak? Ein Tabak, woran noch kein Finanzbeamter gerochen hat, den man dem Staat nicht abgeliefert hat, um ihn teuer und verschlechtert weiterzuverkaufen. Freilich. Ich will dich jetzt mal was fragen, junger Freund. Du warst doch in der Stadt, hm? Mhm. Dort gibt's doch so viele hübsche Mädchen, hm? Ist es denn nie vorgekommen, dass du so eine kleine Jungfrau, dass du mit einer kleinen Jungfrau, hm? Mhm. Und ganz ohne mich zu fragen, ganz ohne den Segen der Kirche abzuwarten, hm? Hm? Na, darüber könnte ich gerade ein neues Liedchen singen. Was das anbelangt. Na, siehst du. Du hintergehst mein Monopol. Du hast deine Jungfer, ich habe meine Jungfer und quitt. Quitt, junger Freund, verstanden? Quitt. Zum Wohl. Was ich noch sagen wollte, Dani. Wenn die Witwe Biro ihre Trauer verweint hat, dann müssen wir mal ihrem Hof einen kleinen Besuch abstatten. Na la, amtlich? Aber Hochwürden könnten ihr einen Wink geben, damit die Sache leichter abläuft. Die Frau hat ihre Kuckerutschtänkel noch nicht verbrannt. Jawohl, Herr Feldwebel. Und da möchte ich noch fragen, wozu muss man die Kukuruzstängel eigentlich verbrennen? Ja, das möchte ich auch wissen. Verordnung. Die hessische Fliege, die legt ihre Eier ausgerechnet in die Kukuruzstängel. Die müssen vertilgt werden. Ja, aber bei Ampels Erben sieht man solche Haufen Kukuruzstängel. Aha. Das ist ein anderes Komitat. Kann die Fliege nicht über die Komitatsgrenze? Die Fliege schon, die Verordnung nicht. Aber lieber die Landplage der hessischen Fliege erdulden, als eine Verordnung einhalten. Das steckt dem Volk schon so im Blut. Und ich sage Ihnen, Herr Feldwebel, sowas steckt niemandem im Blut. Ich sage Ihnen, das kommt von der türkischen Besetzung. Aber dieses Dorf, Hochwürden, dieses Dorf kann von Glück sagen. Wer hier das Geringste besitzt, ist brav und vernünftig und hält sich an die Verordnungen. Ja, so mal ein Diebstahl, mal eine Stecherei. Aber sonst Jahr aus Jahr ein kein ernster Kriminalfall. Ich glaube, Herr Feldwebel, ich glaube, und ich irre selten in solchen Sachen, ich glaube, das kann nur so sein, weil hier die Weiber so gut aufpassen. Zum Wohl! Servus, Dani. Servus, Marie. Oh, du. So lange haben wir uns nicht gesehen. In der Stadt haben wir es schöner gehabt. Ich werde jetzt öfter hierher kommen, sagte Herr Feldwebel. Oh. Hast du schon etwas Geld gespart, Dani? 35 Bengel habe ich zuletzt wieder der Mutter geschickt. Aber für dich. Für dich hast du noch gar nichts gespart. Wozu brauche ich denn Geld im Staatsdienst? Du wirst doch einmal heiraten wollen, Dani. Ein Korporal kann auch nicht ans Heiraten denken. Allerdings bleibt man nicht immer Korporal. Man wird Zugführer, man wird Feldwebel. Und aschgrau wie mein Feldwebel muss man dabei auch nicht werden. Ich kann ja außer Tour befördert werden. Außer Tour befördert? Wenn ich mich auszeichne, wenn ich eine selbsttätige Ermittlung mache. Was heißt selbsttätige Ermittlung? Ich kann Glück haben. Ich kann auch mal was riechen, was der Feldwebel nicht riecht. Ich kann selbsttätig eine Anzeige machen. Und das Gendarmeriekommando kann mich bemerken. Man will, dass ich heirate, Dani. Wer? Wer will das? Die Hebamme war gestern bei meiner Mutter. Die Hebamme? Ja, Frau Kippisch. Man hat bei ihr gefragt nach mir, sagt sie. Und ob ich einen reichen Mann heiraten wollte. Hast du sie herausgehauen? Die muss man ja heraushauen. So eine Verdammte. Was hast du ihr gesagt? Nur Mutter hat sie gesprochen, ich nicht. Heraushauen muss man sie. Um das Dorf herum muss man sie jagen. Mit Hunden muss man sie hetzen, diese... Und wenn ich nun wirklich heiraten muss? Ja, steht es denn wirklich... Wirklich so um dich? Ja, ist so? Ist so? Mein lieber Dani, ich weiß ja selber nicht. Dann musst du die fragen, die... Wen denn? Nein, das geht nicht. Wie ist das nun mit der Beförderung? Hier. Schau her. Hier und hier. Nicht umsonst hat man mir die Dienstkuverts und die Dienstbogen mitgegeben. Hier wird's ausgefüllt. Anzeige. Adresse vorgedruckt. Portofreie Dienstsache. In den Kasten. Nur Glück muss man haben, dass einer etwas ganz Schlimmes verbricht. So viel Glück muss man freilich schon haben. Und wenn man das Glück nicht hat? Ach, Dani, musst du bei der Gendarmerie bleiben? Ich habe eine Staatsstellung. Ach, mit einem Taglöhner bin ich auch zufrieden. Zu Tausenden liegen die Taglöhner in Pest auf den Straßen und warten Tag und Nacht, wochenlang, monatelang und noch länger. Gendarmen aber werden nicht entlassen. Gendarmen werden neu eingestellt. Ein Staatsbeamter steht hoch in Ehren. Wenn ich nun aber wirklich ein Kind bekomme und ein Korporal nicht heiraten kann. Wie bist du eigentlich der Kepesch eingefallen, dass sie gerade zu dir gekommen ist? Weil der Nachbar David sie just zu mir geschickt hat. Der Nachbar David? Der Nachbar David will heiraten? Und dich? Ja. Was hat denn die Kepesch gesagt? Ob ich wohl den reichsten Mann des Dorfes heiraten wollte. Dass er mich, gerade nur mich, nehmen will. Dass er 90 Joch Acker hat am Schwarzen Rhein, wo der Boden am fettesten ist. Dass er nur ein einziges Kind hat, die Sophie, die schwindsüchtig ist, wie die Mutter war. Und auch noch hatschig dazu. Und dass er selber schon ganz schwer atmet und ganz dick ist und vielleicht bald sterben wird. Das hat der Feldwebel auch gesagt. Der Herr Feldwebel? Ja, wenn ich wüsste, dass es so wahr ist, dass das dicke Schwein nun wirklich bald stirbt, dass die Hatschige sich auch bald hinüberhustet und dass die 90 Joch am Schwarzen Rhein mein Kind, mein Junge erben wird. Als Kind des Habenichts Danny und des Dienstmädchens Mari, der reichste Erbe des Dorfes. Ja, wenn man das so mit Sicherheit, mit voller Sicherheit wüsste. Ach, blöde Träumereien sind das. Wenn man das mit voller Sicherheit wüsste? Eine selbsttätige Ermittlung tut Not. Da sitzt doch die Kepesch im Wagen. Guten Abend, mein Süßes. Hab ich die Ehre, Herr Korporal? Die Kepesch. Die Hebamme Kepesch. Küsst die Hand, Hochwürden. Küsst die Hand. Ich habe die Ehre. Na, Witwebiro, guten Morgen. Eingekauft? Eingekauft? Der junge Mann hilft mir beim Tragen. Bremser ist er bei der Eisenbahn. Jawohl, Bremser. Bei uns wohnt er mit seiner Mutter. Im kleinen Haus. Im kleinen Haus. Mein Seliger hat es ihnen noch vermietet. Sehr ein manierlicher junger Mann. Jawohl. Und eine Kette Kukuruzfeld haben Sie auch von mir zu einem Drittel Hochwürden. Nebst dem eigenen. Gut. Geh du nur weiter, mein Sohn. Mit dir habe ich ein Wort zu reden, junge Frau. Mit mir? Küss die Hand, Hochwürden. Jawohl. Du kannst ruhig noch weitergehen, mein Sohn. Dich geht das nichts an. Jawohl, Hochwürden. Also, Witwe Biro, bei dir wollen sich demnächst Gendarmen einfinden. Bei mir? Nein, nicht möglich. Bei mir keine Gendarmen. Was wollen die Gendarmen von mir? Hast wohl was nicht ganz richtig gemacht, meine Tochter. Doch ja, das hat alles seine Richtigkeit. Und warum gerade ich? Warum nicht eine andere? Ich will sagen, weder ich noch irgendeine andere. Nein, keine. Keine. Was faselst du da? Ist dir die Trauer zu Kopf gestiegen? Zu mir kommt kein Gendarm in die Stube. Eher hänge ich mich. So wahr ich hier stehe. Wenn Sie zur Tür hereinkommen, erhänge ich mich auf dem Estrich. Witwe Biro! Was hat die weltliche Macht bei mir verloren? Habe ich nicht meinen Gott? Habe ich nicht meine Kirche? Junge Frau! Ich komme schon in die Beichte, wenn ich mich schuldig fühle. Ich komme schon in die Beichte, wenn mein Gewissen es verlangt. Was hat das mit Gewissen zu tun, Witwe Biro? Du bekommst einen Strafbefehl. Über 40 Penge. Und musst zahlen. 40 Penge? Ja. Viel Geld? Viel Geld für einen Haufen Kukurutzstängel. 40 Penge? Ja, und außerdem verbrennen. Es lohnt nicht, sich dem Staat zu widersetzen. Es lohnt nicht. Es lohnt nicht. Danke, Herr Hochwürden. Ich gehe heim und verbrenne meine Stängel. Küsse Hand. Ich gehe heim und der junge Mann wird mir schon helfen. Der Bremser, der Eisenbahner. Küsse die Hände, Hochwürden. Ich gehe. Wir wollen die Stängel verbrennen. Komm. Thank you. Hier, Frau Kepisch, hier die kleine Kette. Geld haben wir keins. Ich weiß nicht, ob sie echt ist. Nämlich, ob richtiges Gold. Und die Frau Advokatin, bei der sie in Dienst war, hat sie ihr Geschenk zu Weihnachten. Muss schon was Kostbares sein. Ich habe nichts Besseres. Jedermann schenkt mein Täubchen, was er kann, was er hat. Nachher wirst du mir was Besseres schenken. Viel Besseres, Mari. Viel Besseres. Gib her, mein Täubchen. So, das kommt in die Lade. Wenn du auf mich hörst. Ich hatte nichts Besseres. Ich bitte um Vergebung, Frau Kepisch. Sie meinen also... Was? Nein, darüber meine ich gar nichts, gar nichts. Davor bewahre mich mein Herr Jesus mit seinen Heiligen. Sie haben mich doch untersucht. Nur weil ich dich gern leiden mag, mein liebes Kind, mein Liebes. Nur darum. Sie meinen also... Nichts tue ich gegen das Gesetz. Das Gesetz ist von Gott, von meinem lieben Herrn Jesus. Hier steht Zuchthaus darauf viele Jahre. Wem Gott es gibt, dem kann nur Gott es nehmen. Ich lass mich nicht einsperren. Ich habe meinen kranken Mann. Seit vielen Jahren, seitdem er vom Gerüst gefallen, liegt mein Ludwig da drin im Bett. Keinen Tag, keine Stunde könnte er mich missen. Dann also gehen wir wieder heim, Mutter. So ein Bild habe ich auch noch zu Hause. Unseren Herrn Jesus mit der Dornenkrone. Kleiner und nur schwarz, nicht bunt. Mein Seliger hat es noch gekauft in Zollnock. Sie verzeihen, wenn Sie es haben wollen? Sie haben aber schon drei gleiche. Entschuldigen. Gleiche, nicht gleiche. Tut nichts. Wer nicht zu viel hat, hat zu wenig. Sie sollen es haben, liebe Frau Kepisch. Ich soll es haben. Ja, haben. Dieses haben und dieses und jenes auch noch haben. Das ist das, was du noch verstehen musst, Marie. Haben. Was wäre aus meinem armen Ludwig geworden, wenn ich das nicht verstünde? Du würdest andere Augen machen, wenn ich vom Nachbar David rede. Würdest du nur wissen, was haben heißt. Ich werde Ihnen das Bild bringen, wenn es auch klein ist. Ein reicher Mann, ein großer Mann, ein schöner Mann. Streng zu den Knechten. Das ist wahr. Am Schwarzen Rhein hat er seine 90 Joch Acker, wo der Boden am fettesten ist. Du musst anders dreinblicken, mein Kind, wenn du das hörst. Vielleicht hast du was hier drin in deinem Bäuchlein, mein Süßes. Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein. Vielleicht hast du's und dann sollst du nicht in deiner Armut dastehen, mein Täubchen, mein Liebes. Nicht in deiner Armut. Ich verstehe, liebe Frau Kepisch. Wir gehören, weiß Gott, nicht zu den Aufsässigen im Dorf. Wir wissen immer zu schätzen, was Reichere für uns tun. Ist recht. Aber, verzeihen Sie, muss das gerade der David sein? Gerade 90 Joch und am Schwarzen Rhein gerade. Unser einer fürchtet sich vor zu hoch. Vor zu hoch kann man schaudern. Fürchten soll man sich nur vor zu niedrig. Ein reicher Mann und alt. Und dick, wenn er nicht mehr lange lebt und wenn sich die Hatschige auch bald hinüberhustet, das Land bleibt. Und wem gehört's? Er wird nicht lange leben. Nicht lange, mein Süßes. Das hat der Herr Feldwebel auch gesagt. Dem Dani. Die Herren Unteroffiziere unterhalten sich über David? Ja. Wenn man wüsste. Mutter, wenn man das so wüsste, dass das Kind des Habenichts Dani und des Dienstmädchens Mari. Mutter, wenn man das so wissen könnte, dass mein Kind, mein Junge, der reichste Erbe des Dorfes sein wird. Wenn man das so mit ganzer Sicherheit wissen könnte. Man weiß es mit ganzer Sicherheit. Man weiß es mit ganzer Sicherheit. Man kann es wissen. Man muss es wissen. Glaubst du, die anderen wussten es nicht? Die anderen wollten es nicht? Man muss ja. Ringsherum die Herrschaften, mitten dazwischen das Volk. Ich verstehe das nicht. Eis ist das Land, das nicht deine Habe ist. Dein Fuß rutscht aus. Dein Leib erfriert. Nicht haben ist Frost. Willst du den Frost? Die Frauen des Dorfes wollten ihn nicht. Haben ist warm. Gott gibt uns die Wärme. Gott gibt uns die Habe. Aber zugreifen muss man selber. Wozu? Wie? Schau auf die eine Witwe, schau auf die andere Witwe. Denkst du, das trifft sich im Dorf von alleine immer so herrlich auf den Tag, auf das Jahr, auf den Augenblick? Immer die Männer und immer die Reichsten. Wie? Was? Ein unschuldiges Kind ist sie, Frau Kebisch, entschuldigen, ein schwaches Kind. Wer haben will, darf nicht schwach sein. Unser lieber Herrgott hilft dem, der sich selbst zu helfen wagt. Hast du vom weißen Pulver noch nicht gehört, Witwe aber? Doch. Hast du vom weißen Pulver schon gehört, Marie? Nein. Wendet euch ab. Dorthin. Ja. Ja. Mutter, ist's wahr, dass alle? Ja. Du hast das gewusst, Mutter. Nicht ganz. Nicht so wie jetzt. Aber ein wenig. Ein wenig weiß es jede Frau im Dorf. Und die Männer wissen? Nichts. Mutter, ist denn mein Vater wirklich im Krieg gefallen? Oder ist er am Ende auch so? Nein, um Himmels Willen, was fällt dir ein? Was hatte er denn schon? Das Häuschen, das winzige, das Dritteljochland. Also... haben. So, mein Kind, da hast du dein weißes Pulver. 1, 2, 3. Wer will es haben? Wer will haben? Wer will sich laben? Wer bringt mir Gaben? 1 und 1 und noch 1. Und nicht alle auf einmal. Verstanden? Jawohl. Also? Wie ist's? Ja. Ich war lange in der Stadt. Jetzt bleibe ich im Dorf. Ich will sein, wie man im Dorf ist. Wie einer zu sein hat im Dorf, der was ist, was werden will. So will ich sein, nicht anders. Wie man zu Hause bei uns ist, will ich sein. Nicht anders. Oh. Wenn so der Weg ist. So. So, mein Täubchen. Ich vergesse dich nicht, du vergisst mich nicht. Wer das Haben beherrscht, beherrscht die Welt. Ist das Dorf die Welt? Ja, das Dorf ist die Welt. Außen der Graf, draußen die Aktiengesellschaft. Wo die beginnen, dort endet die Welt. Nicht zu haben, nicht zu haben. Mitten dazwischen die Welt. Und die Welt ist zu haben. Tralala, zu haben, zu haben, zu haben, zu haben, zu haben, zu haben! Aber kein Mensch, versteht ihr? Kein Mensch auf der Welt darf es erfahren, dass die Käppisch vor euren Augen getanzt hat. Oh Gott, bewahre. Vorlesen, Vater? Aus dem medizinischen Buch? Na los. 17. Kapitel, die Apoplexie oder der Schlagfluss. Die Apoplexie oder Schlagfluss tritt bald ohne Vorläufer ein, bald sind solche Warum vorhanden. Warum lasst ihr euch vom Tod vorlesen, Nachbar David? Von den Arten, wie man stirbt? Lass das, Tischler, lass das. Weiter. Die Prognose ist ungünstig, das heißt, die Aussichten auf Genesung sind besonders gering bei sehr fettreichem Körper. Steht's wirklich so da? Meiner Seele. Zeig's. Schwarz auf weiß. Schon gut. Kopfschmerz, Blutandrang nach dem Kopf, Muskelschwäche, Aufgeregtheit, Ohrensausen und Sinnestäuschungen, Schwindeln, Kribbeln und Taubwerden der Hände und Füße. Hierauf tritt der Schlaganfall blitzschnell ein. Oder beginnt mit starkem Schwindel, dunkel werden vor den Augen, heftige Beklemmung. Weiter. Heftige Beklemmung in der Brust, Angstgefühl, Schwere der Zunge mit stotternder, lallender Sprache oder gänzlicher Sprachlosigkeit. Gut liest die Kleine, flüssig. Und auch ein gutes Buch, ein rechter Wahrsager. Lasst ihr euch lange schon vom Tod vorlesen, Nachbar? Seit die Käperchen den Floh ins Ohr gesetzt hat. Ach so. Naja, was weiß schon ein Sargtischler von der Zukunft. Vielleicht bekommt die Jovi bald eine neue Mutter. Na, und warum nicht? Ist noch rüstig. Und warum nicht? Eine schöne Nuss knackt auch ein lockerer Zahn noch gerne. Dabei schwinden die Sinne und das Bewusstsein des Kranken. Schweig! Der Schlagflüssige fällt, ohne sich helfen zu können, zu Boden. Er hört, sieht und fühlt nichts mehr. Fühlt nichts mehr aus. Mausetot. Die Prognose ist ungünstig bei Fetten. Bei Dicken schlechte Prognose. Kusch! Oder ich hau dir das hartschige Bein gerade. Hilfe! Darf man ein armes, krankes, schwindsichtiges, verkrüppeltes, mutterloses Kind schlagen? Was grinst du, Sargschreiner? Schielst du schon nach dem Maß? Die Wiege vererbt sich, der Sarg vererbt sich nicht. Lasst mich nur Sargschreiner sein. Wer sagt dir, dass ich heirate? Ha? Warum willst du selber deine Witwe Natli nicht heiraten? Sicher ist sicher. Es ist ein Männersterben im Dorf. Und immer die Beweibten. Aber wer wird abergläubisch sein? Heiraten ist doch keinem gut bekommen, nicht, Godo? Och, du Frosch. Hey, David, schau zum Fenster raus, wer da kommt. Wer? Wer kommt da? Das ist sie, Nachbar. Sie kommt mit ihrer Mutter. Meine Jacke. Da hast du sie. Also, es wird riskiert. Wenn ich allein bin, dann habe ich dies im Sinn und jenes. Wenn ich die sehe, habe ich nur eins im Kopf. Jedes Pferd lässt gern das andere schuften. Der Hengst besorgt sein schönes Amt gern selber. Gott gebe einen gesegneten guten Tag, Herr Nachbar. Verzeihen, darf man näher treten. Guten Tag. Vater! Vater! Bis zu ihnen hört man die Zigeunermusik. Es wird wohl allmählich Zeit hoch werden, uns zur Hochzeit zu begeben. Noch einen Schluck, Herr Feldwebel. Bewahre, zu Nachbar Davids Hochzeit will man Durst mitbringen. Der Durst vergeht mir, wenn ich an Davids Hochzeit denke. Wie hilft sich denn der Dani über den heutigen Tag hinweg? Ich habe ihm den Rat gegeben, geh in die Stadt. Hast Urlaub bis morgen, besauf dich, geh zu den Mädchen. Er will nicht. Viel zu nüchtern, der Bursch. Ich war zwar mein Lebtag nicht besoffen, aber ein Gläschen und noch ein Gläschen und noch eins vielleicht. Wenn's einem trübe zumute ist, muss der Mensch doch trinken. Sie lassen mich doch nicht im Stich, Herr Feldwebel. Keineswegs. Also dann... Ich habe ein Gebet, Herr Feldwebel. Das muss ich von Zeit zu Zeit vor mich her sagen. Bewahre mich, Herr, davor, dass ich die Schrift anders lese, als man sie mich zu lesen gelehrt hat. Und noch ein anderes, ganz leise zu sprechen. Ganz leise. Behüte mich davor, dass ich die Schrift so lese, wie sie geschrieben wurde. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Macht nichts. Ich hab die Mari von jeher lieb gehabt. Wenn die vor mir in der Schulbank saß, war's mir, als hätte ich eine Blume im Knopfloch. Ich mag nicht, wenn der Maurer ins Dorf kommt. Ein Roter. Sag Ihnen, Hochwürden, ein Roter. Dem hat es gar nichts genützt, dass er 1919 nach der Kommune nur knapp mit dem Leben davon kam. Und nun werde ich gleich vor dem Altar stehen. Die beiden vor mir. Und ich muss meinen Segen sprechen und weiß, er wirkt wie ein Fluch. Die Blume im Knopfloch wird blass, wird welk von ihm. Der Segen kann nicht dafür. Ich kann nicht dafür. Gott kann nicht dafür. Wer kann dafür? Ich mag nicht, wenn Leute gegen den Staat sind. Wer kann dafür, dass sein so schwer ist? Etwas ist schuld. Und dieses Etwas ist nicht zu fassen. Das Land, das Volk. Das Land ist gut, das Volk ist gut. Und der Staat will auch nur das Beste. Kurz, es ist eine Missetat. Und unserer einer muss Mittäter werden, weil er das Etwas, das der Täter ist, nicht aufzeigen kann. Geht es mir anders? Ich weiß auch, es ist nicht gut, den Maurer ins Dorf zu lassen. Aber ich habe keine Handhabe, ihn hinauszuschmeißen. Ganz ein ähnlicher Fall ist das. Gehen wir, Hochwürden? Ja, gehen wir. Behüte mich davor, dass ich die Schrift so lese, wie sie geschrieben wurde. Der Kurse soll sprechen! Sehr richtig, der trifft den Nagel immer auf den Kopf. Was sagt die Frau Schulmeisterin dazu? Ein schöner Gedanke, der Brautführer soll sprechen. Unsere alten Volksbräuche werden die Nation ewig erhalten, nicht Paul? Tischreden sollen die Nation ewig erhalten? Das hast du den Leuten nach 16 Jahren Leben im Dorf zu sagen? Meine Frau ist aus der Stadt, aber sie interessiert sich sehr für das Dorfleben. Ach du Kuh. Warum redet ihr denn nicht endlich, Meister Godo? Herr Godo, wenn Tante Resi es auch sagt. Na schön. Wer den Weg nicht kennt, soll den anderen nicht führen. Was bin ich für ein Brautführer als Junggeselle? Solange aber anderer Leute Bräute zu führen sind, meinetwegen ist der Tischler Godo auch mal Brautführer. Im Übrigen wünsche ich dem jungen Paar Segen, Friede und Gesundheit. Segen ist Sache seiner Hochwürden. Friede ist Sache des Feldwebels. Gesundheit Sache des Doktors. Die sollen reden. Schluss. Also, Herr Doktor, Ihre Rede. Ja, reden. Was soll ich reden? Ja, Kranke, viele Kranke und alle anderswo. Ich muss rasen hin und her. Hochwürden kann ruhig sitzen. Priester gibt es viele in einem Kreis. Der Lehrer kann auch ruhig sitzen. Wer nicht zu ihm kommt, der lernt eben nicht schreiben. Ich aber bin allein Arzt im Kreis und muss zu jedem hinrasen. Nein, ich habe keine Zeit zum Reden. Entschuldigen, dass ich mich mit dem Essen beeile. Ich muss weg, ich muss rasen. Keine Zeit. Schofi, bring die Krapfen dem Herrn Doktor. Er kann doch nicht warten, bis wir alle so weit sind. Schofi, hörst du nicht? Heult die schon wieder hinter dem Stall? Da kommt sie ja schon. Es dreht sich mir vor den Augen, Herr Doktor. Ich stich so hinten links um. Ich konnte nicht schneller kommen. Ich bitte um Verzeihung. Was? Deckendutz? Ich hab's eilig. Temperatur? Nichts? Nein. Dein Vater wird mir schon sagen, wenn du krank bist. Bis dahin bist du gesund. Was? Krapfen? Oh, entschuldigen. Ich muss eilen. Na komm, Schofilein, komm an meine grüne Seite. Danke, Frau Schulmeister. Ach, es wird sich schon alles im Wohlgefallen auflösen. Ein einfaches Kind und so empfindlich, Paul. Kommt das durch die TBC? Meine Frau macht ihre Studien. Sie war selbst Lehrerin. Sie wissen, in Neupest, in der Stadt. Darf ich Ihnen noch etwas anderes anbieten, Herr Doktor? Sie erlauben, Herr Schwiegersohn, eine Torte, wahrhaftig herrlich. Die Frau Advokatin hat sie meiner Mare geschickt mit einem wunderschönen Brief. Sie gestatten. Schofi, hol die Torte der Frau Advokatin. Los! Ja. Ich gehe schon. Ja, ich gehe schon. Wie können Sie diese außergewöhnliche Geistesfeinheit eines Landmädchens pathologisch motivieren, Herr Doktor? Was? Meine Frau. Ach. Gott, schaut nur diese Torte an! Ja. So groß! Haut haut doch die Spitze schnell ab für den Herrn Doktor. Nein! Das ist meine Torte. Meine Sache ist es, die Spitze abzuschneiden. Recht hat sie. Was ihr gehört, gehört ihr. Hau die Spitze ab, mein Kind. Da hast du ein Messer. Bringt die Torte näher. So, die Spitze bleibt für mich. Das da für den Herrn Doktor. Tausend Dank. Entschuldigung. Ihnen, liebe Frau Kepesch, werden wir noch extra ein Stück einpacken, wenn Sie erlauben, für den guten Herrn Kepesch. Gut, mein Teufchen, gut. So, die anderen kriegen, wenn das Übrige gegessen ist. Als ich noch so ein junges Ding war und ich meinen gottseligen Mann, den ersten, heiratete, da hat mir meine Herrschaft auch so eine schöne Torte geschickt. Und als dann mein Seliger in Gott verschied, Sie waren damals noch nicht bei uns, Frau Kepesch. Die frühere Hebamme war da, die alte. Ich weiß, Tante Resi, ich weiß. Ja, und ich meinen zweiten geheiratet hatte, da stand ich nicht mehr so ohne was da. Drei Joch blieben nach dem Seligen. Da dachte ich mir, kaufst dir selbst eine solche Torte. Ich gehe also zum Zuckerbäcker, der sagt mir, das ist dir zu teuer, meine Tochter Resi. Komm wieder, wenn du doppelt so viel hast. So waren sie, die guten alten Handwerker. Weniger Verdienst, mehr Menschlichkeit. Als mein zweiter von uns ging, 10 Jahre später war das, Sie haben schon Ihre Schreinerei gehabt, Herr Godo. Ja, ja, ganz recht, ganz recht. Ja, und ich meinen dritten nahm, Gott gebe ihm die ewige Ruhe, kommt der Zuckerbäcker von allein zu mir gelaufen mit einer großen Torte und sagt, zahlen Sie nichts, Frau Resi, Sie haben mich geschlagen. Sie haben nicht das Doppelte, Sie haben sogar das Dreifache schon. Als dann der Dritte plötzlich starb, der Herr erbarme sich seiner, nicht einmal die letzte Ölung konnte er empfangen, so schnell ist's gekommen. Und sein Bruder, mein Schwager, bald nach ihm auch. Das war Ihr erstes Jahr in unserem Dorf, Frau Kepesch. Ich weiß, meine Teuerste, ich weiß. Und mein Vierter, der Letzte, mich zum Altar führte. Da hatte ich schon 18 Joch gute schwarze Erde. Und 10 brachte mein Vierter, der Gottselige, mit in die Ehe. Hörst du das, Paul? Hörst du, wie der Fleiß des Volkes seinen Wohlstand hebt und festigt? Unsere turanische Rasse ist unverwüstlich, Paul. Ich bin begeistert. Und da schickt mir doch der neue Konditor einen gedruckten Zettel, ich soll bei ihm eine Torte bestellen. Also da muss ich sagen, ist mir der ganze Appetit vergangen. Na und? Was weiter? Was soll weiter sein? Ich bin alt. Einen 5. kriege ich nicht mehr. Soll ich jetzt die Krapfen auftragen, Vater? Ja, die Krapfen. Was? Krapfen? Ah, schon gehabt. Entschuldigen, dass ich nicht bis zum Ende bleibe. 17 Kinder liegen an Scharlachfieber, 8 an Diphtherie, 21 an Dysenterie. Noch ein Gläschen. Prost. Prost. Wer hat die nächste Hochzeit? Wir! Also, bitte Pinacic, ja. Bitte Kisch, gut. Ja. Die Brautführer sollen mir noch Bescheid geben. Adieu! Adieu! Hoch sollen die nächsten 2 Brautpaare leben! Ja. Rexo! Oh. Und ihr jung seid! Siehst du, Brautführer, andere heiraten auch. Tanzt! Tanzt, was das Zeug hält! Die Krapfen brauchen Platz! Rüttelt den Magen zurecht! Ja. Und mit mir, alten Mann, tanzt niemand, Frau Kepesch, wie wir es. Was fällt Ihnen ein, Herr Feldwebel? Ich und tanzen. Die Kepesch und tanzen. Hat mich denn irgendjemand, irgendwo, irgendwann schon mal tanzen sehen? Ha? Wer ist da? Guten Morgen. Dani! Der Herr Feldwebel will wissen. Was will der Herr Feldwebel wissen? Warum der Maurer ihn, deinen Mann, heute früh sprechen wollte. Wegen der Kette Kukeruz, glaube ich. Sonst hat er nichts gewollt? Zu mir hat er nichts gesagt. Na dann, recht schönen Dank. Bleib noch! Hier wohnst du also. Aus so großen Töpfen trinkt ihr Kaffee? Nein, rühr das nicht an. Mein Mann hat daraus getrunken, ist schon kalt. Ich gieß dir lieber frischen auf. Was fällt dir ein? Ich will doch nicht bei fremden Leuten Kaffee trinken. Weg damit, abwaschen, Unordnung, sowas. Hast du so viel, dass du sie nur einfach zum Boden haust? Nicht gehauen, nein, hör mal. Ich hab sie nicht hingehauen, fallen gelassen, zufällig. Wer hat die Medizin genommen? Warum? Etwas Pulver verschüttet auf dem Tisch. Vielleicht die Kleine. Oder er, mein Mann. Sicher. Kopfschmerzen hat er gekriegt. Kopfschmerzen. Heute früh. Nach der Hochzeit. Keine Unordnung, sowas. Na dann, guten Tag. Kommt der Nachbar David zu Mittag heim? Seit 5 Uhr früh ist er weg. Auch jetzt hat er sich nicht mehr Ruhe gegönnt? Heute früh? Er hat ja die ganze Nacht durchgeschlafen. Guten Morgen, Herr Korporal. Guten Morgen, Sophie. Du weißt auch nicht, ob der Maurer etwas Geschriebenes mit hatte oder nicht? Nein, ich weiß auch nicht, Herr Korporal. Sie hat eine schlimme Art zu antworten, die Hartige. Wie ein Sack ist er am Abend hingefallen. Vom Wein. Heute früh schmerzte ihn der Kopf. War unheimlich geradezu. Und da muss er eine Medizin nehmen, der gewaltige große Mann, was? Ich weiß nicht. Ja. Dann also, servus. Ich muss doch die Scherben noch wegräumen. Scherben bringen Glück. Hast du die Hühner gefüttert? Ja. Hast du die Spüllicht gemacht? Ja, Vater muss eine Kartoffel haben. Komm, wir schälen sie schnell. Willst du was singen bei der Arbeit? Nein. Fieberst du? Nein. Hast du Schmerzen? Nein. Willst du nicht singen? Nein. Wegen Husten? Nein. Wer kommt da? Niemand. Doch! Niemand, sag ich. Gott! Vater! Oh! Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht. Frau David! Frau David! Herr Schwiegersohn! Meinen Augen will ich nicht trauen. Mutter, jetzt nicht. Nicht so. Was ist hier vorgefallen? Ach, ich kann meinen Augen nicht trauen. Plötzlich ist es gekommen, im Kukeruzfeld. Alles der Reihe nach dem Herrn Feldwebel erzählen. Mari, mein Herz, wie ist denn das bloß gekommen? Kaum erst ist mein Unglück geschehen und jetzt deins. Der Doktor. Na, wo fehlt's? Was macht ihr für Geschichten? Die Gesundheit ist ein teures Gut. Donnerwetter. Exitus. Mein herzliches Beileid, Frau David. Oh! Mein Mann! Mein lieber, lieber Mann! Oh, geh nicht von mir, kaum hatte ich dich erst. Geh nicht von mir, ich lass dich nicht. Kann das mit guten Dingen zugehen, Herr Feldwebel? Warum nicht? Kommt immer wieder vor. Ich denke bloß... Na, du willst eben in der letzten Zeit überall was Besonderes finden. Das gibt sich später, Herr Korporal, ne? Oh, wie gut warst du zu mir. Wie lieb warst du zu mir. Heute Nacht. Was hast du mich umarmt? Verlass mich nicht. Ich habe etwas geträumt. Etwas, was dich freut. Von einem Kindchen habe ich geträumt. Ich fühle, das wird Wahrheit bleiben, mein Lieber. Bleib bei uns. Was soll mit uns werden, wenn du nicht bist? Dein Kind braucht dich. Dein Kind, dein Junge. Siehst du, was der Alte konnte? Ging auch ohne deine Hilfe noch. Besser so. Das sicher, aber... Kann ich Tinte und Feder haben? Ein Zeugnis, nur eine Formalität. Apoplexie oder Schlagfluss? Er war sehr fett. Apoplexie ist es. Schlagfluss ist es. Aber wie kommst du dazu, mir das vorzusagen? Das frag ich mich nämlich auch, Herr Feldwebel. Das ist was, mein Junge. Vor dem Kino mache ich meinen Dienst gern. Der Tonfilm spricht und singt. Sunny Boy. Na. Was willst du, Dani? Herr Feldwebel, ich muss es doch sagen. Ich glaube immer mehr, um den Tod des David stimmt was nicht. Nanu? Ich muss es gerade heraussagen. Die Jofi ist mir verdächtig. Das Kind, das Hatschige? Sie redet, was sie nicht reden sollte. Sie ist immer, wo man sie nicht vermutet. Ah, ein Kind zum Ausspeien. Aber ein Waisenkind, ein krankes, unglückliches. Die ist mir eben nicht geheuer. Und wenn ich bedenke, Herr Feldwebel, so erbt sie 90 Joch. Wenn Marie ein Kind kriegt, erbt sie nur 45. Aber... Und wenn man noch eine schlechte Natur hat wie die Hatschige? Und ich muss noch mehr sagen... Die Witwe Kisch und die Witwe Biro, die wissen etwas, was sie nicht sagen. Auf die Nase sollen sie dir alles binden, die Weiber? Wenn man ihnen vom Tod des David spricht, sie drehen sich, sie winden sich. Du hast wohl Sherlock Holmes gelesen, mein Sohn. Spielst Meisterdetektiv. Patz lieber auf, dass die drei Roten nichts Böses anrichten. Der alte Vago, die Enkelin Rose und der Maurer. Die haben ein Gesuch an die Obrigkeit mit. Das wollen sie von jedem unterschreiben lassen. Wir wollen das aber nicht, verstehst du, Herr Korporal? Das musst du doch verstehen. Gute Nacht. So schön, so friedlich, so glücklich und zufrieden ist dieses Dorf. Und da fällt noch manchem ein, über die Witwe David das Maul aufzureißen. Das ist nicht schön, Herr Korporal. Nicht schön. Servus. Dann. Der hört sich gut an, der singende Film. Mhm. Da wäre ich jetzt gern mit dir drin. Früher reichte mein Geld selbst für den dritten Platz nicht. Jetzt könnte ich mir Sperrsitz kaufen. Jetzt schickt sich's nicht. Die Trauer. Schade. Was macht die Jofi? Was geht mich das an? Was fragst du mich? Die schaut mich so unverschämt an, die Hatschige. Sie hat kein reines Gewissen. Die singen schön im Kino. Das muss wunderbar sein. So richtig kann ich mir es gar nicht vorstellen, wie das ist. In Szolnok ist dieser Tage ein Mann freigekommen. 30 Jahre war er im Zuchthaus. 30 Jahre? Warum? Wegen Mord. Er hat es irgendwie nicht in Überlegen getan. Darum wurde er seinerzeit nicht gehängt. Sonst hätten sie ihn gehängt? Gewiss. Daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Du, ich will mit dir sprechen. Weißt du noch am Abend an der Brücke, als ich dir von der Kepisch sagte? Eine selbsttätige Mitteilung will ich machen, habe ich gesagt. Du sagtest auch, wenn man das wüsste, mit Sicherheit wüsste, dass dein Kind, dein Junge, die 90 Joch erben wird. Was? Man träumt manchmal vor sich hin. Eisern ist nur eine Staatsstellung und Gold ist die Beförderung. Die verschafft mir die Hatschige jetzt. Was soll ich tun, dass du sie sein lässt, deine dummen Gedanken? Siehst du das Licht dort? Die Witwe Biro wartet auf ihren Eisenbahner. Jede Nacht ist er bei ihr. Jede Nacht, seitdem der Alte begraben ist. Nein, du. Jetzt noch nicht. Was war ich glücklich, dass er mich nicht angerührt hat. Dass er mich nicht mehr anrühren kann. Du bist ein Mädchen. Ein prächtiges. Da hab ich dich also wieder. Wieder. Ich will Sie was fragen. Was? Wie soll ich es anstellen, dass ich auch Hebamme werde wie Sie? Warum willst du gerade Hebamme werden? Ein schwerer Beruf für einen zarten Körper. Ich muss sehen, wo ich bleibe, Tante Kebesch. Ich habe eine Stiefmutter. Eine gute Frau, die Mari. Von euch beiden bist du die Reichere. Du bist Erbin, solange du lebst. Sie hat nur die Nutznießung. Sie kriegt ein Kind, sagt sie. Bleibt ihr immer noch die Hälfte. Wer teilt, der verliert. Ich bin hässlich, Tante Kebesch. Atschig und krank. Mich will keiner heiraten, Tante Kebesch. Ich will Hebamme werden, weil ich die Macht über den Tod haben will. Was? Die Macht über den Tod will ich. Die Macht über das Haben. Darum will ich Hebamme werden. Du redest ja, ich weiß gar nicht, was für Zeugs du da redest. Wenn ich schön wäre, Tante Kebesch, dann würde ich alle Männer im Dorfe der Reihe nach heiraten. Nicht eine, nicht viere. 20, 30 würde ich heiraten. Und alle beerben der Reihe nach. Alle beerben. Durch je eine Messerspitze weißes Pulver. Du bist ja wahnsinnig geworden. Durch je eine Messerspitze weißes Pulver. Wie Tante Biro, ihr Mann für das Haus in 17 Joch Acker. Wie die Tante Minaschik, ihr Mann für 8 Joch Acker und die Pferde. Wie die Tante Kisch, ihr Mann für 5 Joch Acker ohne Vieh. Wie die Tante Nadli, ihr Mann für 22 Joch Acker, 1 Joch Wein, 14 Joch Wiese. Wie die Tante Resi, ihre 4 Männer und den Schwager für insgesamt 28 Acker. Und wie die Arwa Mari, mein Vater für 90 Joch Acker am Schwarzen Rhein. Du bist ja... Nein, ich verstehe nicht. Ich will eine Messerspitze weißes Pulver haben. Ich hab kein Pulver, mein Liebling. Tante Kebesch. Ich habe meine Augen, meine Ohren. Ich weiß, wie es vor sich geht. Dem Doktor sagte ich Apoplexie. Ihm geht das nichts an. Aber jetzt sind wir Weiber unter uns. Um Gottes Willen, halt den Mund! Frau Kebesch? Was sucht die Jofi hier? Fragt ihr euretwegen oder weil er euch ein Dames wissen will? Geh jetzt hinaus, ich habe etwas mit Tante Kebesch. Nichts für Kinder. Jetzt bleibe ich erst recht. Da kommen die Witwen. Was wollt ihr? Warum kommt ihr alle auf einmal? Wir wollen ja nur etwas besprechen. Besprechen wollen wir etwas, Schofi, mein liebes Kind. Schmeißt mir doch das Biest aus dem Haus. Gebt mir, was ich haben will. Dann gehe ich. Was will sie denn haben? Das weiße Pulver. Was? Komm mal her. Siehst du diesen Stock? Der wird dich schon lehren, was weißes Pulver ist. Schäm dich. Und kusch dich, Rotznase! Warte, bis du groß bist, wie wir. Ich kann nicht warten. Die Mari hat noch 2 Pulver. Jetzt habe ich die 90 auch am Schwarzen Rhein. Wenn ich nichts tue, komme ich jetzt dran. Du willst mich? Damit ich dich nicht? Recht hat sie. Recht geschieht, ihr Weib, verfluchtes. Die hat uns den Gendarm auf den Hals geschleift. So. Erwürgen müsste man die junge Katze. Am ersten Tag hat sie das machen müssen, am ersten Morgen. Ein Blinder musste merken, was los war. Hat nicht warten können, wie sich's gehört. Aber ich konnte doch nicht. Was konntest du nicht? Ich konnte doch nicht mit ihm schlafen gehen. Was? Schlafen gehen kannst du nicht mit ihm. Für 90 Joch. Wir konnten und du nicht? Ja, gebührt ihm das nicht als Ehemann? Mir waren 4 Jahre nicht zu viel. 3 Kinder habe ich von meinem ausgetragen. Gesoffen hat meiner, gehauen hat er mich jeden Samstag. Und ich habe es erlitten für 5 Joch. Nicht mehr und ohne Vieh. Man hat doch sein Gefühl zum Mann, wenn man kein Tier ist. Für nichts gibt's nichts. Ja. Mit meinem ersten habe ich 5 Jahre gelebt, mit meinem zweiten 10 Jahre, mit meinem dritten 8 Jahre, mit meinem vierten 11 Jahre. Alle habe ich beweint. Aus tiefster Seele. Eine Messerspitze Pulver will ich haben. Dreht euch weg. Hier. 1, 2. Und nicht gleich auf einmal. Das ist für mich. Jetzt gehe ich. Und schönen Dank auch. Tante Kebesch. Tag, Frau Kepesch. Guten Tag, wünsche ich. Herr Korporal, habe die Ehre. Was gibt's hier? Weiberversammlung? Die Frauen sind halt ein bisschen bei mir eingekehrt, Herr Korporal. Nun, Marie, was geht hier vor? Was tut ihr alle auf einem Haufen? Tut dir jemand was? Sag's mir gerade heraus. Tut dir wer was zuleide? Mir? Was fällt dir ein? Wer sollte auch? Wir sind hier bloß zusammengekommen, weil... Willst du etwas aus der Stadt mitgebracht haben? Frau Kepesch fährt nach Solnok. Wir sagen gerade an, was jeder gekauft haben will. In die Stadt? Frau Kepesch? Und wann? Morgen oder übermorgen, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt. Kommst du mit, Marie? Ich denke, ja. Dann guten Abend. Komm! Was ich tun musste, habe ich akkurat getan. Habe ich gerne getan. Wird man mich dafür jetzt... Wenn Sie zur Tür hereinkommen, erhänge ich mich auf dem Estrich. Das werdet ihr tun. Ihr alle. Ja. Hast du keinen Hunger, Mari? Auf dem Herd steht Essen für dich, seit 3 Tagen. Für dich auch. Kaffee. Kriegst du keinen Durst? Esst ihr denn nicht? Seid ihr krank? Wer hat schon sowas gesehen? Reiche Leute. Wer hat dich gefragt, Rosi? Was gabst du zum Fenster herein wie der leibhaftige Neid? Schau, dass du weiterkommst. Ich bin nicht neidisch auf dich, Mari. Ach, schon gut. In der Stadt, sieh mal, da haben wir uns an dich nicht herangemacht. Schade, warum nicht? Weil du es mit deinen Gendarmen triebst. Mit wem trieb ich's? Das lügst du, mit niemand hab ich's getrieben. Wie kommt denn das Kind in deinen Bauch? Mein Kind? Du wagst es meinem Kind, was nachzusagen? Du hast ja mit ihm, mit Vater gar nicht... Schweig oder ich drück dir die Gurgel zu, du! Viele Frauen haben es gehört. Ach, niemand hat es gehört. Alle können es bezeugen. Was? Du hast es ja selbst gesagt. Was? Dass du mit Vater niemals... Hörst du auf! Mari, was machst du mit ihr? Mari, was tust du? Lass sie los! Das ist der König für mein Vater. Oh. Um Gottes Willen! Was hast du mit ihr gemacht? Mari! Hilfe! Hilfe! Portofreie Dienstsache. Adresse vorgedruckt. In den Briefkasten. Dani! Ah, da kommst du ja. Ich will dich gerade was fragen. Wer mit Überlegung mordet, wird gehängt, sagst du? Ja. Wer mit Überlegung zweimal mordet? Wird auch nur einmal gehängt, aber sicher. Wenn es aber eine Frau ist, die mit einem Kind geht. Dann wartet man, bis sie es gekriegt hat. Und dann... Dem Kind geschieht nichts? Ach, freilich nicht. Was es zu erben hat, erbt es? Klar. Gut. Mit minderjährigen Mördern geht man übrigens viel milder um, was du wohl nach dem vielen Rundherumfragen eigentlich wissen wolltest, nicht? Marie, ich will dich was fragen. Kannst du bezeugen, dass das Pulver, das damals am Morgen verschüttet war, weiß war? Der Arzt bezeugt, dass er nur Gelbes verschrieben hat. Was? Herr Korporal! Sie müssen sofort kommen! Die Sophie ist vergiftet! Tot! Was? Da ist sie also gestorben, die Sophie. Selbstmord durch Gift. Das habe ich dir zu verdanken. Du mit deiner Geheimtuerei, deiner Lügerei. Jetzt ist sie weg! Hier, Anzeige. Selbsttätige Ermittlung. Danke, inständigst. Viel Wert hat das jetzt gegen eine Leiche. Weil du sie gedeckt hast, mir den Weg verstellt hast. Das traust du mir zu. Dass ich gegen deine Ermittlung, gegen deine Beförderung, gegen dich. Ich wollte immer schon mit dir reden, Dani. Vor dem Kino damals, auf der Brücke eben. Du hast mich nie angehört. Immer wieder hast du mich nicht gehört. Soll denn das nun immerfort so sein? Soll ich ein Leben lang neben dir hergehen? Eine Welt im Kopf, in welche du nicht hineinschauen willst? Hab ich dich denn nicht mehr? Dani! Wozu dann das Ganze? Wozu? Da sollen mir doch alle Witwen kommen. Und die Käpesch auch. Und das Ganze mit dem Haben erklären, damit ich verstehe, wozu. Wozu? Das nützt jetzt alles nichts. Hör auf. Nur weil das Wichtigste von mir noch niemand weiß. Nur weil du nicht weißt, was ich für dein Kind, für deinen Jungen getan hab. Nun so, schau her. Oh, bitte. Bitte wende den Kopf nur jetzt nicht weg, wenn ich dir zeige, was ich... Hier. Zwei Pulverhülsen. Die eine voll, die andere leer und zerknittert. Du hast? Ja. Beide? Ja. Ja, mein Kind, dann setz dich. Anzeige. Ja. Studio Oberösterreich brachte Haben, ein Hörspiel von Julius Hay. Die Personen und ihre Darsteller waren Arwa Mari, Maria Falkenhagen, Ballo Dani, Korporal bei der Gendarmerie, Gerhard Brössner, Molnar Mate, Feldwebel bei der Gendarmerie, Ernst Zeller, Hochwürden, Harry Kahlenberg, die Witwe Arwa, Maris Mutter, Lore Johansen. Frau Käpesch, die Hebamme, Elfriede Gollmann. Nachbar David, ein reicher Bauer, Georg Mattes. Jofi, seine Tochter, Silvia Götzloff. Die Witwe Biro, Ilse Lafka. Die Witwe Natli, Elisabeth Öhner. Die Witwe Kisch, Friedel Larsen. Die Witwe Minacik, Maria Ott. Tante Resi, Eva Sandor. Godo, der Tischler, Otto Hans Meinecke. Rosi, seine Tochter, Ingrid Heidmann. Ein Eisenbahner, Leo Hochgatterer. Der Schulmeister, Kunibert Gensichen. Die Frau des Schulmeisters, Maria Hanke, ein Arzt, Hubert Mann. Musik, Professor Bert Rudolf. Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Rudolf Neundlinger. Regie, Ferry Bauer.